Guten Abend bei Sachzwang FM. Guten Abend bei Querfunk Spezial. Zum dritten Mal seit dem 11. September 2001 drängt sich ein ähnliches Thema auf, wie wir es schon zweimal hatten. Aufstand der anständigen Muslime, die zweite heute. Wir werden uns also zum dritten Mal mit der islamistischen Heilsideologie auseinandersetzen und damit, was es mit dem Phänomen der sogenannten Märtyrer auf sich hat. Mehrere Fragen werden dabei interessieren. Wie ist der religiöse Vernichtungswahn motiviert? Oder wozu überhaupt ein Dialog der Kulturen, ein sogenannter? Wir haben heute drei Beiträge. Der erste kommt von Nasra Hassan und heißt: Mit einem Knall ins Paradies. Was treibt junge Palästinenser an, die sich selbst in die Luft sprengen wollen? Der zweite Beitrag, der ist betitelt Dialog mit dem Islam. Vidyadhar Suchai Prasad Naipaul. Ein Fall von literarischem Bellizismus. Autorin ist Tina Heinz. Und der dritte Beitrag kommt von Clemens Nachtmann. Kapitulanten des Intellekts zur geistigen Verbrüderung mit der Barbarei. Prozess gegen Welbeck, den die islamischen Gemeinden angestrengt haben. Sie fühlten sich getroffen, weil er in Plattform den Islam als Religion bezeichnet, die sich, Zitat, nur Kamelficker ausdenken konnten. Justiziabel aber wurde es erst, als Welbeck in einem Interview mit der Zeitschrift Lir den Islam die beknackteste Weltreligion nannte. Das ist wirklich die beknackteste Religion, die ich kenne. Dazu stehe ich. Er macht sich lustig und beleidigt uns, weil er glaubt, dass das der Mehrheit gefällt. Der Islam ist einfach scheiße. Man muss ihn wirklich stoppen. Er macht alle Menschen unglücklich. Er ist eine Quelle des Unglücks. Aber ich versuche überhaupt nicht, für meine Ansicht Anhänger zu werben. Weil ich glaube, dass der Islam sich von selbst totlaufen wird. Mit seinen undifferenzierten Äußerungen zum Islam trifft Welbeck einen Nerv. Erst recht nach dem 11. September. Das ist kein Marketing. Ich habe immer getan, was ich wollte. Und das gilt bis heute. Wenn ich Lust habe, über den Islam herzuziehen, dann ist das kein Marketing. Ich mag diese Religion einfach nicht. Am 30. Juni 1993, kurz vor Mitternacht, saßen die drei Mitglieder der palästinensischen Fundamentalistenorganisation Hamas in ihrem Höhlenversteck bei Hebron und begannen, den Koran zu rezitieren. In der Morgendämmerung, als der Gebetsruf einer nahegelegenen Moschee erschallte, riefen sie Allah auf Knien an, wie es alle Gotteskrieger tun, bevor sie in den Kampf ziehen. Sie legten saubere Kleidung an, steckten den Koran in die Tasche und machten sich auf den langen Weg über Berge und ausgetrocknete Flussläufe zum Stadtrand von Jerusalem. Die Palästinenserviertel Ost-Jerusalems durchquerten sie schweigend, um nicht durch ihren kehligen Gaza-Dialekt aufzufallen. In den Moscheen auf ihrem Weg verrichteten sie Gebete. Mit Einbruch der Dunkelheit bestiegen sie einen Bus nach West-Jerusalem, der mit Israelis besetzt war. Als der Fahrer ihren Versuch vereitelte, den Bus zu entführen, versuchten sie, die selbstgefertigten Bomben zu zünden, die sie bei sich trugen. Die Bomben zündeten nicht. Also zogen sie ihre Waffen und schossen um sich. 5 Passagiere wurden verletzt, eine Frau starb später. Die jungen Männer verließen den Bus, kaperten ein Auto, das an der Ampel wartete, und zwangen die Fahrerin, nach Bethlehem zu fahren. Israelische Sicherheitskräfte stoppten sie. Beim folgenden Schusswechsel starben 2 der jungen Männer und ihre Geisel. Der 3. Entführer, den ich hier S nenne, wurde mit einem Kopfschuss in ein israelisches Krankenhaus eingeliefert, wo er 2 Monate im Koma lag. Die Ärzte stellten den Gehirntod fest und schickten ihn zum Sterben zu seiner Familie. Aber S erholte sich. 5 Jahre später erzählt er mir seine Geschichte. Inzwischen ist er verheiratet und Vater 3 Söhne. Alle 3 tragen Namen von sogenannten Märtyrerhelden. In Gaza wird es als ein Mann gefeiert, der sein Leben für Allah gab und den Allah ins Leben zurückrief. Höflich bat er mich in sein Haus. Wir setzten uns in das schlicht möblierte Wohnzimmer. Die Wände waren mit Koranversen beschriftet. Es war gerade 27 geworden. Er ist schmächtig gebaut und hinkt. Mehr blieb von seiner beinahe tödlichen Verletzung nicht zurück. Ich fragte ihn, wann er beschloss, Märtyrer zu werden. Im Frühjahr 1993 fing ich an, unsere militärischen Führer damit zu nerven, dass ich einen Einsatz machen wollte. Es war die Zeit der Oslo-Vereinbarungen und alles war ruhig, zu ruhig. Ich wollte etwas tun, die anderen anstacheln. Endlich bekam ich grünes Licht. Ich durfte Gaza verlassen, zu einem Einsatz in Israel. Was empfanden Sie, als man Sie zum Märtyrer auserwählte, fragte ich. Man ist wie durch eine hohe Mauer von Paradies oder Hölle getrennt, sagte er. Allah hat seinen Geschöpfen den einen oder den anderen Weg verheißen. Wenn man den Zünder drückt, öffnet man sofort die Tür zum Paradies. Es ist der kürzeste Weg in den Himmel. Es entstammt einer mittelständischen Familie mit 11 Kindern, die 1948 während des Krieges, der auf die Gründung des Staates Israel folgte, aus Maidal vertrieben wurde und seitdem in einem Flüchtlingslager in Gaza lebt. Als Halbwüchsiger schloss er sich der Hamas an und wurde Straßenkämpfer. 1989 saß er 2 Haftstrafen in Israel ab, wegen Beteiligung an der Intifada und Angriffen auf israelische Soldaten. Einer seiner Brüder wurde in Israel zu lebenslanger Haft verurteilt. Ich bat es, die Vorbereitungen auf das Selbstmordattentat zu schildern. Wir befanden uns in einem Zustand tiefer Andacht. Wir sagten uns, wenn die Israelis wüssten, wie fröhlich wir sind, würden sie uns zu Tode peitschen. Es waren die glücklichsten Tage meines Lebens. Worin besteht der Reiz des Märtyrertums, fragte ich. Die Macht des Geistes zieht uns nach oben, die Macht des Materiellen zieht uns nach unten, sagte er. Wer unbedingt Märtyrer werden will, ist immun gegen die Macht des Materiellen. Unser Ausbilder fragte, was wird, wenn der Einsatz scheitert? Wir antworteten, dem Propheten und seinen Jüngern begegnen wir in jedem Fall, so Gott will. Wir schwebten, wir schwammen im Gefühl, bald in die Ewigkeit einzugehen. Wir hatten keine Zweifel. Wir schworen auf den Koran, im Beisein Allahs, dass wir nicht wanken würden. S zeigte mir ein Video, das die letzten Vorbereitungen auf das Attentat dokumentiert. Die verrauschten Aufnahmen zeigen ihn und zwei andere Männer bei einem Frage- und Antwortritual, das um den Ruhm des Märtyrertums kreist. S hält ein Gewehr und bezeichnet sich als Mitglied von Al-Qassam, dem militärischen Flügel der Hamas, einer von zwei islamistischen Palästinenserorganisationen, die Selbstmordattentate unterstützen. Die andere Gruppe ist der Islamische Dschihad. Morgen werden wir Märtyrer sein, spricht er in die Kamera. Dann knien die jungen Männer mit dem Ausbilder nieder und schwören auf den Koran. Der Ausbilder fragt: Seid ihr bereit? Morgen kommt ihr ins Paradies. Seit 1982 arbeite ich für internationale Hilfsprojekte. Seit 1987 führt mich diese Arbeit regelmäßig nach Nahost, vor allem in die Palästinensergebiete. 1996, während einer besonders schlimmen Serie von Selbstmordattentaten, wurde ich in den Gazastreifen versetzt. Ich wollte verstehen, warum sich junge Männer freiwillig und im Namen des Islam in die Luft sprengen, und begann aus persönlichem Interesse, ihre Gedankenwelt zu erkunden. Es war nicht leicht, Menschen zu finden, die über ihre Taten sprechen wollten. Ich wurde gewarnt, es sei gefährlich, sich mit dem Thema zu befassen. Mir half, dass ich aus Pakistan stamme und Muslimin bin. Nachdem man mich über längere Zeit beobachtet hatte, durfte ich mit den entscheidenden Mitgliedern der Hamas und des Islamischen Dschihad sprechen. Damit Sie den islamischen Hintergrund unserer Aktionen erklären können, sagte mir ein Mann. Selbst in der islamischen Welt werden wir oft nicht verstanden. Unsere Treffen, die von Mittelsmännern arrangiert wurden, fanden spät nachts statt, in Hinterzimmern, kleinen Cafés, an verschmutzten Strand von Gaza oder in Gefängniszellen. Zwischen 1996 und 1999 sprach ich mit fast 250 Menschen aus dem Kreis der militanten Palästinenser, Freiwilligen wie es, die ihren Selbstmordanschlag nicht vollendet hatten, mit Angehörigen toter Attentäter und Männern, die sie ausbildeten. Keiner der Selbstmordattentäter, sie waren zwischen 18 und 38 Jahren alt, entsprach dem Typus einer für Selbstmord anfälligen Persönlichkeit. Keiner war ungebildet, verelendet, unzurechnungsfähig oder litt an Depressionen. Viele gehörten zum Mittelstand und arbeiteten, wenn sie nicht auf der Flucht waren, in bezahlten Berufen. Mehr als die Hälfte stammte aus dem heutigen Israel. Zwei waren Millionärssöhne. Alle verhielten sich wie völlig normale Mitglieder ihrer Familie. Sie waren höflich und ernsthaft, von ihrer Umgebung wurden sie geachtet. Alle waren tief religiös, die meisten trugen einen Bart. Sie drückten sich in der islamischen Terminologie aus, waren aber gut über die politischen Verhältnisse in Israel und der arabischen Welt informiert. Man sagte mir, es würden nur solche Freiwillige zugelassen, die von der religiösen Legitimation der Selbstmordattentate überzeugt seien. Viele dieser jungen Männer kannten Teile des Korans auswendig und beherrschten die islamischen Gesetze und Regeln bis ins Detail. Aber ihr Wissen über das Christentum basierte auf den mittelalterlichen Kreuzzügen. Judentum und Zionismus waren für sie Synonyme. Beim Sprechen neigten sie zu Formeln. Der Westen fürchtet den Islam. Allah hat uns den Sieg verheißen. Das steht im Koran. Das islamische Palästina wird frei sein. Und allen gemein war die Wut auf Israel. Immer wieder hörte ich: Die Israelis demütigen uns. Sie besetzen unser Land, negieren unsere Geschichte. Die meisten der Interviewten verlangten strikte Anonymität, diskutierten aber mit Eifer über Gründe und Ziele ihres Einsatzes. Nur durfte ich in Gesprächen mit ihnen ihre Taten nicht als Selbstmord bezeichnen. Der Islam verbietet den Selbstmord, man spricht lieber von heiligen Sprengungen. Ein Al-Qassam-Mitglied prahlt: Wir haben weder Panzer noch Raketen, aber wir haben etwas, was ihnen überlegen ist. Unsere islamischen menschlichen Bomben. Anstelle eines Arsenals von Atomwaffen verfügen wir über ein Arsenal von Gläubigen. Der erste Selbstmordanschlag einer palästinensischen Gruppe ereignete sich im April 1993 im Westjordanland. Bis Dezember 2001 explodierten 72 menschliche Bomben. Die Zahl der israelischen Opfer wird auf 244 Tote und 1900 Verletzte geschätzt. Die Anschläge finden in Geschäftsstraßen statt, in Bussen, an Straßenecken, in Cafés, überall, wo sich Menschen versammeln. Hamas und islamischer Dschihad sehen die Attentate als militärische Antwort auf die angeblichen Provokationen Israels. Aber es besteht ein deutlicher Bezug zwischen dem Friedensprozess und der Häufung von Selbstmordattentaten, die den Fortschritt blockieren sollen. Immer wenn ich darauf zu sprechen kam, stritten die Islamisten einen solchen Zusammenhang ab. ...1988 verfasste Dr. Fatih Shikaki, Gründer des palästinensischen Islamischen Dschihad, dessen Ermordung 1995 dem Mossad angelastet wird, eine Schrift über die Notwendigkeit, das feindliche Territorium zu durchdringen, und legte Richtlinien für den Einsatz von Sprengstoffen bei Märtyreraktionen fest. Mit seinen Abhandlungen wollte er religiöse Einwände gegen die LKW-Bomben entkräften, die im Libanon der 80er Jahre fast zum Alltag gehörten. Shikaki befürwortete das, was er außergewöhnliches Märtyrertum nannte, als Taktik im Kampf für die Sache Allahs. Wir können diese Operationen nur dann zum Erfolg führen, wenn unsere heiligen Krieger binnen Sekunden und bevor der Feind einschreiten kann, eine Explosion auslösen. Diese Erfolge können nur durch die Explosion erzielt werden, die den Krieger zwingt, ohne zu wanken und zu weichen, eine schlagkräftige Operation für den Glauben und den heiligen Krieg auszuführen, die Moral des Feindes zu zerstören und Terror unter der Bevölkerung zu verbreiten. Der Bombenbastler Jaja Ajash, Ingenieurstudent im Westjordanland, machte als erster den Vorschlag, menschliche Bomben einzusetzen. Sie seien das beste Mittel, den israelischen Besatzern schmerzhafte Verluste zuzufügen, schrieb Ajash Anfang der 90er Jahre an die Hamas-Führung. Wir haben einen hohen Preis bezahlt, als wir uns auf Katapulte und Steinwürfe beschränkten. Wir müssen den Druck verstärken, den Besatzern einen weit höheren Preis an Menschenleben abfordern, einen unerträglich hohen Preis. Die Ermordung Ajashs im Januar 1996, die nach allgemeiner Auffassung israelische Sicherheitskräfte ausführten, löste eine Welle von Selbstmordattentaten aus. Meine Gesprächspartner versicherten mir, die Verbreitung von Terror unter den Israelis sei ein Teil der militärischen Taktik. Anwar Aziz vom Islamischen Dschihad, der sich 1993 in Gaza mit einem Krankenwagen in die Luft sprengte, hatte seinen Freunden eingeschärft: Die Schlacht um den Islam gewinnt man nicht mit Gewehren, sondern indem man den Feind in Angst und Schrecken versetzt. Die Strategen von Hamas und Islamischem Dschihad schätzen die menschlichen Bomben, weil sie so zielgenau arbeiten. Ein höherer Hamas-Führer dazu: Es kommt vor allem darauf an, dass eine große Zahl von Feinden getroffen wird. Hat der Krieger den Sprengsatz am Körper, kann er Ort und Zeit des Einsatzes genau bestimmen. Im Vergleich zu heutigen Massenvernichtungswaffen sind die menschlichen Bomben billig. Neben einem einsatzbereiten jungen Mann braucht man nur Schießpulver, Nägel, eine Batterie, einen Lichtschalter, ein kurzes Kabel, etwas Quecksilber, das leicht aus Thermometern zu gewinnen ist, Aceton und einen Gürtel, an dem 6 oder 8 Sprengstoffpäckchen befestigt werden. Das kostspieligste ist die Reise in eine entfernte israelische Stadt. Die Kosten eines Attentats belaufen sich auf rund 150 Euro. In der Regel erhält die Familie des Attentäters von der Organisation eine Entschädigung in Höhe von zwischen 3.000 und 5.000 Euro. In den Palästinensergebieten sieht man überall Poster und Graffiti mit grünen Vögeln. dem Symbol der Selbstmordattentäter. In Kalendern wird der Märtyrer des Monats gefeiert. Gemälde zeigen triumphierende Attentäter im Paradies, umgeben von Scharen grüner Vögel. Das Symbol geht auf den Ausspruch des Propheten Mohammed zurück, dass die Seele des Märtyrers in der Brust eines grünen Paradiesvogels zum Paradies aufsteige. Im April 1999 traf ich einen mit der Hamas verbundenen Imam, einen jugendlich wirkenden Absolventen der renommierten Al-Azhar-Universität in Kairo. Er erklärte, dass der erste Tropfen Blut, den ein Märtyrer im Dschihad, dem Heiligen Krieg, vergießt, sofort alle seine Sünden von ihm nehme. Beim jüngsten Gericht werde ihm nichts zur Last gelegt. Am Tag der Auferstehung darf er Fürsprache für 70 seiner Freunde und Verwandten halten, auf dass auch sie des Paradieses teilhaftig werden. 72 Paradiesjungfrauen, sogenannte Huris, werden ihm zu Diensten sein. Der Imam betonte jedoch, dass die verheißenen Seligkeiten nicht sinnlicher Natur seien. Geistiger Führer der Hamas ist Scheich Ahmed Yassin. Er wurde 1997 aus dem israelischen Gefängnis entlassen. In den nachfolgenden 2 Jahren habe ich ihn oft gesprochen. Er bezweifelte, dass es mir gelingen würde, westlichen Lesern das Märtyrertum zu erklären. Die Liebe zum Märtyrertum ist eine Herzensangelegenheit. Der Märtyrer handelt nicht wegen der Belohnung, die ihm winkt. Sein einziges Ziel ist es, Allah zufriedenzustellen. Das geht am einfachsten und am schnellsten, indem man sein Leben für Allah hingibt. Und Allah selbst wählt die Märtyrer aus. An Freiwilligen herrsche kein Mangel. Unser größtes Problem sind die Scharen junger Männer, die uns die Türen einrennen, versicherte ein Hamas-Führer. Wenn wir nur ein paar nehmen, kriegen wir Probleme. Die anderen kommen immer wieder und betteln um Aufnahme. Zurückgewiesen werden Bewerber unter 18 und alle, die Alleinernährer einer Familie, die verheiratet sind oder familiäre Verpflichtungen haben. Bewerben sich 2 Brüder, wird nur einer auserwählt. Unter die Lupe genommen werden Selbstdisziplin des Bewerbers, Diskretion gegenüber Freunden, Frömmigkeit beim Moscheebesuch. In der Woche vor dem Einsatz begleiten den potenziellen Märtyrer Tag und Nacht 2 sogenannte Assistenten. Stellen sie Zeichen von Zweifel oder Zögern fest, kommt ein Ausbilder, um die Entschlossenheit des Selbstmordkandidaten zu stärken. 1995 sprengten sich Anwar Sukar und sein Freund Salah Shakir in Beit Lid gemeinsam in die Luft. Der Vater von Anwar Sukar berichtete mit Stolz: Salah hat gesehen, wie mein Sohn von der Bombe in Stücke gerissen wurde, ohne mit der Wimper zu zucken. Er hat mit seiner eigenen Sprengung gewartet, um noch mehr Tote zu erzielen. Ein Ausbilder des islamischen Dschihad erklärte mir, die Motive der Anwärter würden gründlich geprüft. Wir fragen diesen jungen Menschen und uns selbst, warum er unbedingt eine menschliche Bombe werden will. Was sind seine wahren Motive? Unsere Fragen zielen darauf ab, dass sich vor allem der Junge selbst über seine Ziele und die Kraft seiner Überzeugung klar wird. Auch wenn er seit langem zu uns gehört und immer ein Märtyrer werden wollte, muss ihm klar sein, dass es kein Zurück gibt. Die Vorbereitung stärkt den Glauben, aus dem er seine Sicherheit bezieht. Sie nimmt ihm die Angst. Eine technische Erwägung, die bei der Kandidatenauswahl eine Rolle spielt, ist die Fähigkeit, vorübergehend wie ein israelischer Jude auszusehen. Der erste Selbstmordattentäter des islamischen Dschihad, Alaa al-Kalut, rasierte sich den Bart ab und verkleidete sich mit Kappe, Sonnenbrille, Shorts und T-Shirt, bevor er im September 93 den Bus in Ashdod bestieg. Wie wird ein Selbstmordattentäter mit seiner Angst fertig? Dieses Stadium hat der Junge längst hinter sich gelassen, erklärte mir ein Funktionär. Er hat keine Angst um seine Sicherheit oder um sein Leben. Er hat keine Angst, dass ihm im entscheidenden Moment die Entschlossenheit fehlt. Seine Angst besteht in der Ehrfurcht vor der Aufgabe. Er hat das nie vorher getan und wird es, so Gott will, nie wieder tun. Er bangt um den Erfolg, weil er nur dann Allah nahe kommen wird. Er sorgt sich, dass etwas schiefgehen und seinen Herzenswunsch durchkreuzen könnte. Doch über das Gelingen entscheidet Allah allein. Zwei Männer erzählten mir die Geschichte des jungen Palästinensers M. Beide hatten mit ihm in israelischer Haft gesessen. Im September 1993 nahm M. in einem Haus bei Jerusalem die rituellen Waschungen vor, sprach Gebete und trat seine Mission an. Er bestieg einen Bus derselben Linie, bei der der Anschlag von S. 2 Monate zuvor gescheitert war. Er musste nur den Reißverschluss der Tasche mit dem Sprengsatz öffnen und den Zünder betätigen. Aber als er auf den Knopf drücken sollte, vergaß er das Paradies. Für einen kurzen Moment befiel ihn die Angst, der Zweifel. Um sich Mut zu machen, rezitierte er den Koran. Erfrischt und gestärkt dachte er wieder ans Paradies. Er wagte einen neuen Versuch. Aber der Zünder funktionierte nicht. Allah, ich flehe dich an, betete er. Lass mich nicht im Stich. Aber der Zünder funktionierte auch beim dritten Mal nicht, so sehr er auch drückte. Als er merkte, dass es ein technisches Problem war, stieg er aus, gab die Tasche zurück und ging nach Hause. Der israelische Sicherheitsdienst verhaftete ihn bei einem anderen Anschlag. Viele Freiwillige und ihre Angehörigen erzählten von Verfolgung, Misshandlung und Folter durch die Israelis. Ich fragte, ob es bei manchen Attentätern auch persönliche Rachemotive gäbe. Nein, erwiderte ein Ausbilder. Wenn ein Kandidat nur dieses Motiv hat, wird seine Märtyrertat von Allah nicht akzeptiert. Es ist eine militärische Mission, keine persönliche Bitterkeit, die zum Einsatz führt. Die Ehre und die Würde sind sehr wichtig in unserer Kultur. Werden wir gedemütigt, reagieren wir mit Zorn. Al-Khaliya al-Istishadiya heißt die Zelle des Märtyrertums, der Grundbaustein der Selbstmordeinsätze. Eine Zelle besteht meistens aus einem Führer und 2 oder 3 jungen Männern. Wenn ein Kandidat nach Monaten oder Jahren des religiösen Studiums einer solchen Zelle zugeteilt wird, erhält er den Ehrentitel Lebender Märtyrer, al-Shahid al-Hayy. Oder er ist einer, der sein Martyrium erwartet. Jede Zelle ist streng abgeschottet und agiert geheim. Die Mitglieder dürfen weder mit Freunden noch mit ihrer Familie darüber reden. Auch wenn 2 Mitglieder der Zelle im Alltag miteinander zu tun haben, wissen sie nicht, dass sie derselben Zelle angehören. Nur den Führer kennen beide. Die Zelle, die nach vollzogener Mission aufgelöst wird, erhält einen Namen aus dem Koran oder aus der islamischen Geschichte. Meist widmen sich die Kandidaten intensiven geistlichen Übungen. 6 Kapitel des Koran stehen im Vordergrund. Baqara, Al-Imran, Anfal, Tawba, Rahman und Asr. Diese behandeln Themen wie den Dschihad, die Geburt der islamischen Nation, den Krieg, die Belohnungen Allahs und die Bedeutung des Glaubens. Der Religionsunterricht dauert täglich 2 bis 4 Stunden. Der lebende Märtyrer unterzieht sich ausgedehnten Fastenritualen. Einen großen Teil der Nacht verbringt er im Gebet. Er bezahlt seine Schulden und bittet um Vergebung für seine Sünden. In den Tagen vor dem Einsatz verfasst der Kandidat sein Testament auf Papier, Tonkassette oder Video. Das Videotestament zeigt den Kandidaten vor den Flaggen und Parolen der Organisation, die ihn stützt. Er rezitiert den Koran, hantiert mit Gewehren und Bomben und verkündet die Tugenden des Dschihad. Betont wird die Freiwilligkeit des Einsatzes. Dies ist meine freie Entscheidung und ich fordere euch alle auf, mir zu folgen. So der junge Selbstmordattentäter Mohammed Abu Hashem auf seinem Video, bevor er sich 1995 in die Luft sprengte. Der Kandidat schaut sein eigenes Video und das seiner Vorgänger viele Male an. Die Videos ermutigen ihn, ohne Angst in den Tod zu gehen, erklärte mir ein Ausbilder. Er macht sich innig mit seiner Mission vertraut. Dann begrüßt er den Tod wie einen alten Freund. Bevor der Todeskandidat seinen letzten Gang antritt, vollzieht er die rituelle Waschung, legt saubere Kleidung an und versucht, wenigstens einen Gottesdienst in der Moschee zu besuchen. Er spricht Gebete, er bittet von Allah den Segen für seine Mission und um die Vergebung seiner Sünden. Er steckt den Koran in die linke Brusttasche, so dass er an seinem Herzen ruht, legt den Gürtel mit den Sprengsätzen an oder nimmt die Tasche mit der Bombe entgegen. Sein Führer verabschiedet ihn mit den Worten: Allah sei mit dir, Allah schenke dir Erfolg, auf dass du das Paradies erlangst. Der Attentäter antwortet: So Gott will, wir sehen uns im Paradies. Stunden später, wenn er die Bombe zündet, sagt er: Allahu Akbar, Allah ist groß, gepriesen sei Allah. Der Einsatz endet nicht mit der Explosion. Hamas und Islamischer Dschihad schicken Kassetten und Videos an die Medien und an verschiedene Organisationen, um ihren Erfolg zu bekunden und andere junge Männer zu ermutigen. Die Tat wird in den Gottesdiensten der Moscheen behandelt. Sie liefert Material für Flugblätter, Poster, Videos, Demonstrationen und ausführliche Berichterstattung in den Medien. Graffiti in der Wohngegend des Märtyrers preisen die Heldentat. Die kleinen Nachwuchsmärtyrer spielen die Anschläge nach. Die Organisatoren verschicken Kassetten mit Lobgesängen auf die tapferen Gotteskrieger. Als ein Al-Qassam-Mitglied sich und seine Opfer im April 94 in die Luft sprengte, wurde es mit einer Hymne gefeiert, die das Genre der sogenannten Rachelieder begründete. Die Familie des Attentäters und seine Organisation feiern die Märtyrertat wie eine Hochzeit. Hunderte von Gästen kommen, um zu gratulieren. Die Gastgeber servieren die Getränke und Süßigkeiten, die der junge Mann in seinem Testament benannte. Oft jubelt die Mutter vor Freude, dass Allah ihrer Familie eine solche Ehre angedeihen lässt. Es wird auch getrauert. Ich fragte die Mutter von Ribi Khalud, der sich im November 95 in die Luft sprengte, was sie getan hätte, wenn sie vom Plan ihres Sohnes erfahren hätte. Ich hätte mir mit einem Hackmesser das Herz aufgeschnitten und ihn tief hineingesteckt, sagte sie. Dann hätte ich die Wunde fest zugenäht, um ihn sicher zu verwahren. Justiziabel aber wurde es erst, als Welbeck in einem Interview mit der Zeitschrift Lear den Islam die beknackteste Weltreligion nannte. Das ist wirklich die beknackteste Religion, die ich kenne. Dazu stehe ich. Er macht sich lustig und beleidigt uns, weil er glaubt, dass das der Mehrheit gefällt. Der Islam ist einfach scheiße. Man muss ihn wirklich stoppen. aber ich versuche überhaupt nicht, für meine Ansicht Anhänger zu werben. Weil ich glaube, dass der Islam sich von selbst totlaufen wird. Auf einer Veranstaltung im November 2001 brachte ein Besucher seine Ernüchterung über die Deutsche Linke folgendermaßen auf den Punkt. Immer habe er gehofft, dass man bei allen Differenzen doch einmal erkennen werde, wie bedrohlich der Antisemitismus der islamischen Staaten ist und dass Linke es wenigstens dann begreifen würden, wenn einmal etwas ganz Schlimmes passiert. Eine solche Hoffnung, das kann man wohl inzwischen sagen, muss idiotisch gewesen sein. Denn das Schlimme, wie der Besucher sich ausdrückte, hat Deutsche Linke seit dem 11. September nur zu einem bewegt. Sich noch einmal um den Titel der edlen Seelen Deutschlands zu bewerben. Ein Titel, der ihnen Saddam Hussein bereits 1991 für ihr USA-SASS-Geschrei verliehen hat. Statt sich solidarisch mit denen zu zeigen, die, ob unter den Trümmern des World Trade Center oder bettelnd unter einem Schleier in Afghanistan, zu Opfern des islamischen Terrors wurden, hat man versucht, mit so bizarren Losungen wie UNO statt NATO von der Katastrophe zu profitieren. Was diese edlen Seelen im Innersten bewegt, hat treffend das Titelbild der Zeitschrift Titanic im November illustriert, auf dem die Freunde des Friedens buchstäblich um sich selber kreisen, wenn sie glücklich aufjauchzen, Pirouetten drehen und sich, hurra, endlich Krieg, vor Dank auf die Erde werfen. Denn Krieg, das ist der Sirenenton, der jede politische Leiche in Deutschland mit einem Schlag zu neuem Leben erweckt, bedeutet Krieg doch die Chance, als moralische Avantgarde im Kampf gegen eine Welt nationaler Egoismen zu avancieren. Die deutsche Alternative eines Krieges um höhere Werte als die um des schnöden Mammons willen wird schließlich nicht nur von Leuten wie Rudolf Augstein und Horst Mahler propagiert. Es war stets auch das Credo von Linken, dass ein Krieg erst dann wirklich ungerecht ist, wenn man ihn wegen eines materiellen Interesses führt. Einem solchen Interesse nachzuspüren, ist ihnen folglich höchster kritischer Zweck. Andererseits braucht man nicht gleich in Trübsinn zu verfallen, nur weil es neben den vielen Deutschen, die anlässlich des Krieges in Afghanistan ihre alten Ressentiments gegenüber den USA kultivieren, auch noch solche gibt, die mit ihrem moralischen Herrenmenschentum das Attribut links verbinden. Man kann sich stattdessen klügeren Zeitgenossen zuwenden, zum Beispiel einem, der das Attribut konservativ durchaus zu Ehren gereicht, weil in seinen Büchern immerhin eine Fähigkeit konserviert ist, die Linken offensichtlich abhanden gekommen ist. Die Fähigkeit, politische Entwicklungen, über die man urteilen möchte, überhaupt zur Kenntnis zu nehmen. Die Rede ist von dem Schriftsteller V.S. Naipaul, der im Oktober 2001 den Nobelpreis für Literatur bekommen hat und dessen Gesamtwerk die Auseinandersetzung mit der kolonialen Vergangenheit, der Schriftsteller wurde auf Trinidad geboren, und seiner britischen Wahlheimat prägt. Das Besondere an Naipaul besteht dabei darin, dass er im denkbar größten Gegensatz zu anderen Repräsentanten ehemals kolonialer Gesellschaften kein antiimperialistisch agierender Ankläger ist, sondern sich ausdrücklich zum Universalismus bekennt. Für linken Drittweltromantizismus hat er ebenso wenig übrig wie für die Verherrlichung von Armut und Dummheit durch den Islam. Die Beschäftigung mit Letzterem hatte Naipaul im August 1979 und Frühjahr 80, also kurz nach der iranischen Revolution, zu einer Reise durch den Iran und durch die gleichfalls sich immer stärker islamisierenden Länder Pakistan, Malaysia und Indonesien angeregt. Veröffentlicht wurden die dabei entstandenen Aufzeichnungen ein Jahr später unter dem Titel Among the Believers, an Islamic Journey. Einem Buch, von dem man wohl zu Recht vermuten darf, dass es den Ausschlag zur Verleihung des Nobelpreises an Naipaul gegeben hat. Als einen Kriegspreis bezeichnet ihn deshalb Ralf Schröder in der linken Zeitschrift konkret, womit über die islamische Reise, so der politisch abgeschwächte deutsche Titel, schon alles gesagt sein soll, weil wieder einmal das verwerfliche Interesse dahinter steht. Vielleicht hätte die islamische Reise von einem zentralen Motiv des Buches ausgehend einen anderen und im aktuellen Zusammenhang provozierenderen Titel verdient. Dialog mit dem Islam. Denn von nichts wird im sogenannten Westen lieber geredet, als dass dieser Dialog unbedingt geführt werden müsse. Und nichts wird von Naipaul deutlicher dokumentiert als dessen Scheitern. Dabei beginnt die islamische Reise, was die Voraussetzungen dieses Dialoges betrifft, ziemlich unbefangen, voller Interesse an den Umbrüchen in der islamischen Welt und voller Fragen reist Naipaul zunächst in den Iran und lernt dort bald, als er sich bei der englischsprachigen Presse umsieht, einen der Gläubigen, den Journalisten Jeffrey, kennen, der aus Indien zunächst nach Pakistan und dann in den Iran auswanderte, weil er als Moslem keine Zukunft in seinem Job bei der indischen Luftwaffe fand. Noch vor kurzem glühender Anhänger Khomeinis ist Jeffrey nun von der iranischen Entwicklung bitter enttäuscht. Für ihn ist das Land in die Hände von Fanatikern geraten. Doch eine befriedigende Antwort auf die Frage, worin Jeffreys Ansicht zufolge die Gründe für die iranische Revolution bestanden und auf welche politischen Bedürfnisse der Islam eine Antwort gebe, erhält Naipaul nicht. Das Gespräch endet mit Jeffreys Bekenntnis zu einer umso stärker idealisierten, analog den urchristlichen Vorstellungen vielleicht urislamisch zu nennenden, Herrschaft der Gläubigen. Auch Ahmed, den Naipaul in Pakistan kennenlernt, redet sich im Verlauf der Gespräche immer stärker in Rage. »Ich will Ihnen die Geschichte dieses Landes in zwei Sätzen erzählen«, hebt Ahmed wutentbrannt an, und er schließt, nachdem er von allem berichtet hat, von der missratenen nationalen Entwicklung, der zunehmenden Korruption und dem sozialen Niedergang mit den Worten: »Hier hält jeder jeden zum Narren, Politiker, Beamte, jeder.« Ahmed und seine Freunde meinen schließlich, dass sich die Pakistanis deshalb dem Islam zuwandten, weil in der pakistanischen Geschichte alles andere fehlgeschlagen sei. Könnte diese Aussage, so der spontane Gedanke Naipauls, aber nicht auch eine Erkenntnis sein? Angesichts dessen, dass die pakistanische Geschichte selbst nichts anderes als die Geschichte islamischer Herrschaft war, hakt er noch einmal nach. Ob es im Falle Pakistans tatsächlich sinnvoll sei zu sagen, dass der Islam noch nie ausprobiert worden sei. Doch Ahmeds Antwort lautet, wie fast schon nicht anders zu erwarten: Nein, er ist nie ausprobiert worden. Gemeint ist selbstverständlich stets der wahre Islam. Enttäuschung über islamische Herrschaft bringt offenbar immer wieder nur das Verlangen nach weiterer islamischer Herrschaft hervor. Das ist eines der frustrierenden Resultate von Naipauls Reise. Weder das Schreckensregime des Zia-ul-Haq, das sich 1977 in Pakistan an die Macht geputscht hatte, noch die im Namen Allahs drakonisch verschärften Strafen führten dazu, dass man das religiöse Fundament des pakistanischen Staates in Frage stellt. Im Gegenteil. Gemessen wird die pakistanische Geschichte immer nur an den Geboten eines idealen Islam. Der Staat verfiel, aber der Glaube nicht. Das Scheitern führte nur immer wieder zum Glauben zurück. Der Staat war als Heimat für die Moslems gegründet worden. Wenn der Staat scheiterte, dann nicht, weil der Traum falsch oder der Glaube falsch war. Es konnte nur daran liegen, dass die Menschen vom Glauben abgefallen waren. Was als verfehlte weltliche Praxis zu kritisieren wäre, die Errichtung eines nach religiösen Prinzipien handelnden Staats, kommt den Gläubigen zu kritisieren gar nicht erst in den Sinn. Diese ganze Geschichte, all dieses säkulare Versagen und Leid, war durch die Logik des Glaubens hinweggezaubert worden, stellt Naipaul fest. Den Gläubigen zufolge ist Verbesserung darum auch allein von der immer dringlicher erscheinenden moralischen Läuterung der Pakistanis selbst zu erwarten. Die innere Dynamik dieser Logik des Glaubens hat Naipaul auf seiner Reise, also Jahre vor dem Export der pakistanischen Taliban nach Afghanistan, aufmerksam registriert. Man begann nach einem immer reineren Glauben zu rufen. Außergewöhnliche Ansprüche wurden mit der Zeit für Pakistan aufgestellt. Es war das Land der Reinen gegründet. Es sollte der erste wahrhaft islamische Staat seit den Tagen des Propheten sein. Auf seiner islamischen Reise wird Naipaul aber nicht nur mit dem kaum zu erschütternden Unwillen der Gläubigen konfrontiert, jemals eine andere Erklärung für ihr Elend zu finden als den Verfall islamischer Sitten bzw. das verderbliche Treiben religiöser Minderheiten. Naipaul entdeckt auch, dass die selbstbewusste Behauptung muslimischer Ideologen, der Islam könne dank seiner ursprünglichen archaischen Reinheit auch eine Antwort auf die existenziellen Fragen des Westens bieten, bereits auf einem kulturellen Dialog ganz eigener Art beruht. Ihre vermeintlich fundamentale Kritik an der sogenannten westlichen Zivilisation entstammt in der Regel nämlich nicht der eigenen, von westlichen Einflüssen angeblich unberührten Kultur. Vielmehr befindet sich im geistigen Arsenal der islamischen Ideologen erstaunlich viel sogenanntes Westliches. Was immer die westliche Kulturkritik hervorgebracht hat, seien die entsprechenden Schriften eher reaktionär oder eher fortschrittlich eingefärbt, wird unter den Gläubigen aufmerksam rezipiert, dient es doch als willkommener Beweis dafür, wie sehr der Westen bereits abgewirtschaftet hat. Mohammed zum Beispiel, den Naipaul in Malaysia kennenlernt, wendet sich gegen den Westen, weil er ihn als einen einzigen Angriff auf die islamische Vorstellung einer unberührten und unberührbaren Natur ansieht. Zwar fällt auch ihm zu diesem Thema nichts anderes ein, als die auch in Europa und den USA gängigen Überlegungen zu Ökologie und Umweltschutz, was die ehemals koloniale Ausbeutung natürlicher Ressourcen und die Zerstörung ganzer Landschaften betrifft, mag der Gläubige dabei durchaus recht haben. Aber hat man ihnen in der Schule nichts über Wordsworth und die englische Naturpoesie beigebracht? Fragt ihn Naipaul über die beständige Verknüpfung von Naturschwärmerei und antiwestlichem Ressentiment nicht eben erfreut. Mohammed antwortet, das war nicht der Schwerpunkt, das wurde nur im Literaturunterricht gemacht. Und das Etikett für diese Leute war, dass sie alle Romantiker waren. Das war in ihren Gedanken nicht das Wesentliche. Die Betonung lag die ganze Zeit darauf, wie man Zinnminen erschließen, Bäume abschlagen, Fabriken bauen könne. Wie bekömmlich für den Einzelnen, dem gegenüber ein Leben im Einklang mit Natur, Volk und Land aussieht, schildert Naipaul in einer der erhellendsten Passagen in der islamischen Reise, wo es um indonesische Dorfschulen geht, die von Naipauls neuen Bekannten als ein modernes, die Harmonie zwischen Gemeinde und Schule, Dorfleben und Bildung bewahrendes, interaktives, kooperatives Modell, das keine Zeugnisfabrik sei und ohne Direktor auskomme, angepriesen werden. Auch der lateinamerikanische Reformpädagoge Ivan Illich, der eine Theorie der Entschulung verfasste, habe sich, wie es heißt, bei einem Besuch für dieses Modell interessiert. Und tatsächlich rufen die Kinder dem ankommenden Naipaul Illich, Illich zu. Die reale Begegnung mit den Dorfschulen fällt indessen ernüchternd aus. Es sind die primitiven Verrichtungen dörflicher Menschen, die man dem ausländischen Gast gegenüber als interaktives Modell anpreist. Erziehung durch Arbeit, die Naipaul unwillkürlich an die Romane von Charles Dickens denken lässt. Auch herrscht in den Schulen kein unstrukturiertes Miteinander, sondern soziale Kontrolle und Bürokratie. Und die Zeit, die man nicht für körperliche Arbeit nutzt, wird selbstverständlich mit dem Koran verbracht. Er sei erst 30 Jahre alt, sagte Herr Wahid, aber er könne vieles aus dem Koran auswendig. Ich sagte, erst 30 und er kennt den Koran auswendig. Halb, sagte Herr Wahid, halb. Wie die Kritik an der westlichen sogenannten Entfremdung mit dem einfachen und gerechten Leben des Islam zusammenpasst und beides zu einer modernen Form ökonomisch disziplinierten Stumpfsinns verschmilzt, wird von Naipaul auf wenigen Seiten so gut beschrieben, dass sich das Kapitel Entschulung fast schon wie eine traurige Satire liest. Das Sufi-Zentrum in eine Schule verwandelt. Die Disziplin der Derwische und Mönche auf die Jungen angewandt. Es war nicht traditionell und es war nicht Erziehung. Es war ein Ausbruch aus der indonesischen Vergangenheit. Es war Islamisierung. Es war Abstumpfung, größer als jede, die ein Lehrplan westlicher Art mit sich bringen könnte. Und doch zog es die Betroffenen an, denn damit verknüpft war die alte mönchische Idee der Verherrlichung der Armut. Eine Idee, die 1979 auf eine Schule in Java angewandt, nicht mehr bedeutete, als dass die Armen lehren, arm zu sein. Naipaul ist kein sogenannter Linker, und glücklicherweise merkt man das seinen Büchern auch an. Erspart hat er dem Leser dadurch alle Phrasen, die die sogenannte kritische Öffentlichkeit mit ihrem moralisch aufgeplusterten Nachwuchs teilt. Die böse Weltbank und der skrupellose McDonald's-Konzern kommen in der islamischen Reise nicht vor. Dessen ungeachtet wird von Naipaul mehr über soziales Elend und individuelle Verzweiflung berichtet, als Linke in ihrem Drang, mit dem Verweis auf konkret schuldige moralische Politik zu machen, auch nur zu registrieren scheinen. Das Bedürfnis nach dem Islam wird in seinem Buch, wenn auch nicht analysiert, so doch immerhin beschrieben. Die es am meisten nach der islamischen Ideologie verlangt, sind nicht die traditionalistischen, an überlieferten Ritualen und Feierlichkeiten festhaltenden Unterschichten, sondern jene Kinder der muslimischen Mittelschicht, die mithilfe finanzieller Zuwendung ihrer Eltern oder mit den Stipendien westlicher Universitäten ihren gesellschaftlichen Aufstieg zu schaffen hoffen und daran scheitern. Eine dieser Gescheiterten, ungeachtet allen äußeren Erfolgs, ist Feri, die fiktive Gestalt aus dem Roman einer iranischen Schriftstellerin, die Naipaul am Anfang seines Buches zitiert. Das bisher von ihr geführte Leben, Studium in den USA, Karriere als Biologin, beginnt Feri in Zweifel zu ziehen, als sie während eines Besuchs im Iran erkrankt. Der Arzt führt die Krankheit auf ihre Abwendung von den islamischen Wurzeln zurück. Im Krankenhaus denkt Feri über ihre Zeit in den USA nach. Sie war dort immer eine Fremde, einsam trotz ihres Ehemanns und ihrer Freunde, sexuell und gesellschaftlich immer unsichtbar. Sie kann nicht sagen, warum sie etwas getan hat, warum sie das amerikanische Leben gelebt hat. Sie hat schwer gearbeitet, aber jetzt scheint sogar diese Arbeit, die Experimente und Forschungen, sinnlos zu sein. Arbeit um der Arbeit willen, Arbeit um sich anzupassen. Ihre Zeit in den USA war trotz des Studiums, der Arbeit und des Ehemanns eine leere Zeit. Und dann teilt der Arzt Feri mit, dass ihre Magenschmerzen von einem alten Magengeschwür herrühren. Sie haben es mitgebracht, sagt der Arzt. Was sie haben, ist eine westliche Krankheit. Für Feri ist dieses Gespräch der Beginn eines anderen Lebens. Sie verlässt ihren Ehemann und legt den Chador an. Die Erfahrung des Scheiterns treibt auch die realen Gläubigen um, die Naipaul auf seiner islamischen Reise kennenlernt. Weniger die Armut als das Gefühl, dass alle ihre vorherigen Handlungen komplett sinnlos waren, ist das Motiv hinter ihrem Wunsch nach einem einfachen und gerechten Leben. Dem früheren Streben nach gesellschaftlichem Erfolg setzen sie jetzt die überschaubaren, schläfrigen Verhältnisse des traditionellen islamischen Dorfes entgegen, die durch eine Pseudo-Erinnerung an die eigene Kindheit im Dorf verklärt werden. In Wahrheit ist aber, wie Naipaul feststellen muss, gerade die Auslöschung der individuellen Biografie der Preis für die Konversion. Über die Hoffnungen zu sprechen, die den eigenen Ausbruch aus dem Dorf einmal begleiteten, ist unmöglich geworden. Dafür werden soziale Restriktionen, materielle Dürftigkeit, geistige Beschränkung, kurz alles, was den Ausbruch einmal motivierte, blind verherrlicht. Misstrauisch gegenüber den stets gleichklingenden, um Übereinstimmung mit den Lehren des Islam bemühten Rechtfertigungen ihrer Konversion, stellt Naipaul den Gläubigen immer wieder die Frage, wie waren die Verhältnisse in der Kindheit auf dem Dorf und in der Fremde denn wirklich? Doch an der religiös gebotenen Distanz gegenüber aller weltlichen Erfahrung muss der gesuchte Dialog stets scheitern. Schon die Frage nach den persönlichen Gründen für den Übertritt zum Islam gilt als Zeichen westlichen Unverstands, auf die der Gläubige entweder mit abweisendem Schweigen oder mit innigem Bekennen reagiert. Nur ein einziges Mal trifft Naipaul auf ein Verhalten, das sich den herrschenden Sitten für einen kurzen Augenblick zu widersetzen scheint. Als er zwei Mädchen im Vorzimmer einer malaysischen Koranschule danach befragt, was sie außer dem Koran sonst noch gelesen haben, erinnert sich eine von ihnen lebhaft daran, dass ihr englische Mädchenbücher sehr gefallen hatten. »Sie sind reich«, sagte das Mädchen in Rosa. »Sie haben ein großes Haus, ein großes Auto.« Ihre Stimme wurde weich und rund. »Und sie sind verliebt.« Das andere Mädchen aber weiß, was es von derlei offenherzigen Geständnissen zu halten hat. Nach dem Fehltritt ihrer Freundin spult sie den Hass gegen alles Fremde nur so unbarmherziger ab. Doch anders als die Gläubigen beständig versichern, ist es nicht die Idylle einer nachträglich verklärten Kindheit, die sie zu ihrem Wunsch nach einem anderen Leben führt. Da die verklärende Erinnerung nicht einer bewussten Sehnsucht nach Schönheit und Glück entstammt, sondern eine Reaktion auf ihr gesellschaftliches Scheitern ist, treibt es sie darum auch unablässig zur Suche nach einem persönlich Schuldigen an der objektiven Misere. Eine Suche, der schließlich auch das als idyllisch Erinnerte zum Opfer fällt. Musik. wie die Verherrlichung eines harmlos klingenden, einfachen und gerechten Lebens mit professioneller islamischer Modernisierung zusammengeht, erfährt Naipaul im Gespräch mit Shafi, einem malaysischen Bauunternehmer, der sich nach dem Bankrott seiner Firma für die islamische Missionierung entschieden hat. Das Dorfleben, würden Sie nicht sagen, dass es für die meisten Menschen langweilig ist? Fragt ihn Naipaul, als ihm Shafi von seinem Wunsch, Kuala Lumpur zu verlassen, berichtet. Das Dorf, es ist einfach, antwortet ihm Shafi. Es entbehrt der, wie soll ich sagen, Verschwendungssucht. Man soll nicht verschwenden. Man braucht nicht auf Dinge loszustürzen. Ich möchte zum Kampong zurückkehren, um bei der Gemeinschaft zu bleiben und nicht um vor der Entwicklung davon zu laufen. Die Gemeinschaft ist eng verbunden. Wenn zum Beispiel jemand stirbt, gibt es Alarm im Kampong, wo die meisten von uns wissen, wer gestorben ist und wann er beerdigt wird, was die Todesursache ist und was mit den nächsten Verwandten geschehen ist. Sind sie da? Im Dorf gibt es keine Verschmutzung, weder körperlich noch geistig, noch sozial. Naipaul ist irritiert. Soziale Verschmutzung? Er erfährt, dass der moderne Gläubige darunter nicht nur den gegen die traditionellen Gebräuche verstoßenen Ausbruch der Frauen aus dem heimatlichen Kampong zählt, sondern dass ihm die traditionelle dörfliche Lebensweise mindestens ebenso sehr ein Dorn im Auge ist. Die Menschen dort, befindet Shafi, seien gar nicht religiös. Das Dorf müsse von allen der Lehre des Koran widersprechenden Elementen gesäubert werden. Er liebte seine Vergangenheit, sein Dorf, heißt es bei Naipaul. Jetzt arbeitete er daran, es auszumerzen. Aus der Vorstellung, man sei mit seinen Plänen nicht an den gesellschaftlichen Unbilden gescheitert, sondern die Abwesenheit vom Islam habe zu einem dem eigenen Wesen fremden Leben verführt, wird erst privater, dann öffentlicher Wahn. Was noch bescheiden an Schönheit und Glück erinnern könnte, muss als gefährliche Verlockung erscheinen, der nur noch durch das archaische Verbot beizukommen ist. Es sind die Orgien der Gewalt, wie die kollektive Zerstörung hinduistischer Götzenbilder in Malaysia, die den modernen Gläubigen die Aussicht auf ein Paradies verschaffen, das auf Erden nicht zu haben war. Was die von Naipaul beschriebenen zum Ausstieg in die geistige Wüste der islamischen Lehre veranlasst, ist an sich nicht schwer zu begreifen. Von Linken, die sich bekanntlich lieber mit volkstümlicher Agitation beschäftigen, wird man aber über die Bedeutung des Kapitalismus für die psychische Verfassung des Einzelnen nichts erfahren. So ist man dann auf jemanden wie Thomas Hobbes verwiesen, der bereits zu Beginn der kapitalistischen Ära die seelischen Zustände liberaler Monaden in Büchern wie dem Leviathan plastisch beschrieben hat. In der bürgerlichen Gesellschaft, die Hobbes seinem Vorsatz gemäß aus dem Psychogramm eine Staatslehre zu zimmern, einen staatsfernen Naturzustand nennt, ist das Leben einsam, armselig, ekelhaft, tierisch und kurz geworden. Statt der überlieferten religiösen Gewissheit, dass alles Leid am Ende zum Heil führen werde, herrschen panische Angst vor der Zukunft und Einsamkeit. Der Mensch ist dem Menschen ein Wolf geworden und es nagt die Furcht vor Tod, Armut oder einem anderen Unglück den ganzen Tag über am Herzen des Menschen, der aus Sorge über die Zukunft zu weit blickt und er hat vor seiner Angst nur im Schlaf noch Ruhe. Die fundamentale Furcht, den Anforderungen nicht mehr genügen zu können, führt jedoch entgegen dem unerschütterlichen Glauben sozialrevolutionär gestimmter Linker niemals zur Auflehnung, hieße das doch gegen sich selbst, gegen den internalisierten und undurchschaubar gewordenen Zwang produktiv sein zu müssen, sich aufzulehnen. Diese Furcht führt stattdessen zur paradoxen Mobilisierung aller seelischen Reserven, wie sie religiösem und politischem Wahn eigen ist. Schon in der Gegenwart allen Anfechtungen zum Trotz zu bestehen, von der kostbaren Zeit auf Erden keine Stunde zu verschenken, seinen täglichen Pflichten ohne Unterlass nachzugehen und die eigenen Zweifel daran als teuflische Einflüsterung zurückzuweisen, ist auch dann noch Protestantismus, wenn es der Religion nicht mehr bedarf, weil der Zwang zu produktivem Verhalten vollkommen verinnerlicht ist. Was der politische Islam anbietet, ist nicht der Hass auf den repressiven, sondern auf den permissiven Ausdruck westlicher Gesellschaften, auf jedes gesellschaftlich unkontrollierte Laissez-faire. Synonym für alles, woran man selbst einmal gescheitert ist. Die Angst vor dem Scheitern als Geldmonade wandelt er dabei nicht allein in destruktive Energien um. Er kann durchaus auch konstruktiv sein, und insofern ist auch nicht seine vermeintliche Rückständigkeit, sondern seine moderne, berechnende und flexible Gestalt das Problem. Die Klientel dieses Islam sind die Mohammed Attas der Hamburger Technischen Universität, die sich in ihren Dissertationen detaillierte Gedanken über islamische Stadtplanung machen und für die der Koran ein idiotensicher handhabbares Nachschlagewerk produktiven Verhaltens ist. Auch in Naipauls islamischer Reise wird beständig über die Frage, wie man dem Westen gesellschaftlich überlegen sein könne, disputiert. In einer iranischen Zeitschrift entdeckt Naipaul überaus konkrete Pläne zu einem solchen Gesellschaftsmodell. Präsentiert wird dort eine vollkommen durchrationalisierte, theozentrische Gesellschaft, die so recht nach dem Geschmack jedes mit Zeit und Geld knausernden Kapitalisten sein muss. Man baue an den Ecken eines imaginären viereckigen Platzes 4 Wohnbezirke, gebe jedem eine Moschee, eine Poliklinik und einen Kindergarten. Dort werden die Frauen sich beschäftigen, die Männer werden zur Arbeit gehen. Direkt im Herzen dieses Arbeitsbezirks wird es eine Moschee geben, die groß genug ist, um die gesamte männliche Bevölkerung aufzunehmen. Bei der Moschee wird es ein Zentrum zum Almosenspenden geben. In einem Kreis rund um die Moschee wird der Basar sein. Um den Basar herum wird es einen Kreis von Büros geben. Und an der Peripherie dieses Bürokreises werden die Krankenhäuser, Entbindungsheime und Schulen sein, damit die Männer auf dem Weg zur Arbeit ihre Kinder zur Schule bringen können. Und bei anderen Gelegenheiten in Krankenhäuser oder Entbindungsheime eilen können. Dahinter stecke die Idee, kommentiert der von Naipaul zitierte Architekt, nicht solchen Zeitvertreib zu ermutigen, der das religiöse Bewusstsein der Gemeinde ablenkt. Was die moralische Säuberung einer Gesellschaft bedeutet, lässt sich noch vor jedem staatlichen Agieren am fanatischen Verhalten der von Naipaul aufgesuchten Koranschüler ablesen. Nicht nur, dass sie die islamische Sache mit stellenweise grotesk anmutendem Eifer vertreten und auf jede Frage aus der Gegenwart, sei sie noch so banal, mit einer Sure aus dem 7. Jahrhundert zu antworten wissen. Studiert werden sämtliche islamischen Schriften, juristischen Urteile und Genealogien seit den Tagen des Propheten, bis die Zimmer der Studenten vor religiöser Gelehrsamkeit überquellen und jede Erinnerung an individuelle Freuden erloschen ist. Bücher füllten Zimmer um Zimmer, Kasten auf Kasten, Kasten vor Kasten, meterweise Regale und Schränke vor den Regalen. Ein großer Raum war vielbändigen Korankommentaren vorbehalten, schweren arabischen Wälzern. Und, fügte er hinzu, Kommentare zu den Kommentaren. Er kaufte alles. Naipaul belässt es in seinem Buch bei der Kritik an der doppelten Moral der Gläubigen, die dadurch gekennzeichnet ist, dass sie sich einerseits um das Verständnis für ihre Lage heischend positiv auf westliche Werte beziehen und andererseits verstockt auf ihren eigenen gesellschaftlichen Restriktionen verharren. Über die pakistanischen Emigranten in Europa schreibt er, sie oder ihre Repräsentanten sprachen korrekt über den Unterschied zwischen armen und reichen Ländern, Süden und Norden. Sie sprachen vom Verbrechen der rassischen Diskriminierung und der Bruderschaft der Menschen. Sie appellierten an die Ideale der abendländischen Zivilisationen, denen sie zu Hause jeglichen Wert absprachen. Naipaul bezeichnet diese Einstellung mit dem bösen Wort Schmarotzertum, was ihm nicht zum Thema wird, obwohl es sich geradezu angeboten hätte, ist die Kritik einer westlichen Zivilisation, die jene Moral mitproduziert, die sich die Gläubigen so schmarotzerhaft zunutze machen. Die fortschreitende Verblödung dieser Zivilisation zeigt sich an keinem Beispiel besser als am Begriff der Toleranz, auf den sich der Westen so gerne beruft. Zur Erinnerung, wer sich zu Beginn des bürgerlichen Zeitalters für dieses Prinzip einsetzte, der sprach sich nicht nur gegen Pogrome aus, sondern wollte jene Minderheiten, die von Pogromen betroffen waren, als Menschen behandelt wissen, das heißt im Sinne bürgerlicher Ideologie, als mit gleichen Rechten ausgestattete Subjekte, nicht als staatliche Objekte, deren Schicksal von den Launen eines mal großzügig, mal paranoid gestimmten Herrschers abhängig ist. Mit anderen Worten, indem man die Menschen als gleich jenseits ihrer religiösen Bekenntnisse proklamierte, proklamierte man auch das Ende religiöser Vorherrschaft. Und eben diese Proklamation der Menschen als mit Rechten ausgestattete Gleiche ist auch das positive Moment, durch das sich der Begriff der Toleranz von einer bloß pragmatischen Duldung, von einem rein zufälligen am Leben gelassen werden, unterscheiden lässt. In der islamischen Welt hat es eine auf der Vorstellung der Gleichheit der Menschen gründende Toleranz niemals gegeben. Und wenn der Gläubige die Forderung erhebt, der Westen müsse sich dem Islam gegenüber toleranter verhalten, weil schließlich seine eigene Religion auch eine tolerante sei, dann lügt er einfach. Was er meint, ist stets die Banalität, dass ja auch in der islamischen Welt die religiösen Minderheiten nicht immer um ihr Leben fürchten mussten, was ihm Beweis genug dafür ist, mit dem Westen auf gleicher Höhe zu stehen. Und im Grunde hat er damit auch fast schon recht. Denn je offensichtlicher die westlichen Gesellschaften zu Schutz- und Treuegemeinschaften regredieren, desto bestimmter lässt sich auch sagen, dass der beiderseits erwünschte Dialog bereits in vollem Gange ist. Seine islamischen Befürworter dürfen auf volles Verständnis all jener westlichen Kulturrelativisten bauen, die in Multikulti-Seminaren und ethnopluralistischen Postillen den Begriff der Toleranz so lange plattgewalzt haben, bis er auf jede Gesellschaft und jedes Regime unter der Sonne passt. Wo von flexibel handelnden Gesellschaften die Rede ist und nicht mehr von willkürlich verfahrenen Regimes, wo das sogenannte Fremde fetischisiert wird zu einer schon darum unbedingt respekterheischenden Kultur, wo die bescheidene Frage nach individuellen Rechten als Akt eurozentristischer Aggression gewertet wird und auf offene Kritik spontan die antirassistische Empörung folgt, da weiß der Islamist, dass er verstanden wird. Zu Beginn und am Ende der islamischen Reise von V.S. Naipaul taucht die Gestalt des iranischen Studenten Behzad auf. Von Naipaul wird er, nicht ohne jede Sympathie, als kommunistischer Agitator traditioneller Prägung vorgestellt, also als einer, der sich die deprimierende Gegenwart im nachrevolutionären Iran vom Leibe hält, indem er seinen marxistisch-leninistischen Katechismus rezitiert. Der Arbeiter, der vor der Teheraner Universität einem kommunistischen Studenten eine Ohrfeige verpasst, wird von Behzad als unvermeidliche Erscheinung einer revolutionären Entwicklung interpretiert. Wer waren diese muslimischen Militanten? Fragt ihn Naipaul, als Behzad von ähnlichen Vorfällen in einem Dorf erzählt. Behzad sagte, Sie sind Lumpen, kennen Sie das Wort? Oh ja, Naipaul kennt dieses Wort und er weiß auch, wie er es zu interpretieren hat. Das dogmatische Wort half Behzad. Es befähigte ihn, seinen Glauben an das Volk aufrecht zu erhalten. Links. Es muss ein einziges Missverständnis gewesen sein. Denn nicht nur der sogenannte Westen hat das bescheidene Dasein, das der Muezzin fünfmal täglich ausruft, als eines erkannt, mit dem er sich problemlos arrangieren kann. Auch von seiner linken Avantgarde ist Kritik an einer religiös verbrämten Elendsverwaltung kaum zu erwarten. Schließlich waren es die Linken selbst und sonst niemand, die aus ihrer 1968 formulierten Absage an unerträgliche Verhältnisse eine durch und durch staatskonforme Veranstaltung machten. Aus dem Ausstieg aus der Gesellschaft ist der Einstieg in die Gemeinschaft geworden. Aus dem Ringen um mehr Lebensqualität eine Kritik am Konsum, die zum sozialstaatlichen Abbau kongenial passt. Dass die Protagonisten des materiellen Verzichts dabei selbst nicht zu knapp kommen müssen, hat das Schicksal der Ex-Hippies gleichfalls gezeigt. Einst Freunde des selbstgestrickten Pullovers sind sie als Sozialstadträte oder Schlimmeres längst zu nüchternen Verwaltern der Armut geworden. Wer dennoch bislang so naiv war zu glauben, ihre Nachfahren würden sich einmal anders verhalten, sieht sich seit dem 11. September eines anderen belehrt. Nie waren Linke weniger interessiert am materiellen Wohl des sonst so geliebten Volkes gewesen. Nie hat man sich weniger für die Frage, von welcher Qualität eine Gesellschaftsform beschaffen ist, interessiert. An die Stelle des von Naipaul mit der gebotenen Skepsis betrachteten Glaubens an das Volk ist vielmehr ein buchstäblich hoffnungsloser Fall von Antiimperialismus getreten. Seine Substanz erschöpft sich im stolzen Bewusstsein, aktiver Teilnehmer am globalen Ressentiment zu sein. Aus dem bis zum Erbrechen formulierten Vorwurf, die USA haben die Taliban doch selbst aufgebaut, folgte darum auch nicht der Jubel über deren nun endlich möglich gewordenen Sturz, sondern flaues Abwinken. Ob Taliban, ob Nordallianz, wen kümmert das? Genau wie die bürgerlichen Kulturrelativisten, denen kein gesellschaftlicher Zustand so grauenhaft erscheinen kann, als dass sie nicht doch noch sittliche Werte darin fänden, haben auch Linke ihren Frieden mit den Verhältnissen gemacht. Was sich als Nonplusultra kultureller Toleranz geriert, ist nichts anderes als das Desinteresse an jeder gesellschaftlichen Veränderung. Empörung kommt nur dann noch auf, wenn eine der jeweiligen Kultur fremde Macht in die dort herrschenden Zustände eingreift, seien es die Auswirkungen des Weltmarkts, das Wirken ominöser postkolonialer Seilschaften oder eben auch eine fremde militärische Macht. Über einen eigenen Maßstab, mit dem sie gesellschaftliche Entwicklungen messen und bewerten könnten, verfügen Linke nicht mehr. Die Rede von der Differenz ist somit Indifferenz. Denn das engagierte Geschnatter vom gegenseitigen Verständnis meint nur eins: Rühr mich nicht an, dann rühr ich dich nicht an. Lass mich in Ruhe, dann lass ich dich in Ruhe. In der Sprache der Werbung: Du willst so bleiben, wie du bist. Du darfst. In der Sprache des Proleten: Leck mich am Arsch. Noch nicht einmal als Kritiker des Kapitalismus sind sie noch zu gebrauchen. Wissen sie doch gar nicht mehr, was sie am Kapitalismus eigentlich stört. Der Kapitalismus scheint ihnen offenbar nur darum verwerflich, weil er auf Macht beruhe und weil er ungerecht sei. Also den gesellschaftlich erzeugten Mangel nicht nach Maßgabe politischer Gleichheit verteile. Dass er einmal allgemeinen Reichtum und höchstes materielles Glück für den Einzelnen verheißen hat, von der Verfügung über alle natürlichen Güter bis zum sublimsten sexuellen Genuss, scheint in dieser trostlosen Linken vollkommen vergessen zu sein. Die tendenziell vernünftigsten Gedanken scheinen sich heute nur noch Leute zu machen, die ausdrücklich nicht zu den Linken gehören, wie etwa Salman Rushdie, der unter den Dingen, für die buchstäblich zu kämpfen sich lohne, zum Beispiel die Rechte der Frauen, Tanzveranstaltungen, avantgardistische Mode, Literatur, Filme, Musik, Schönheit, Liebe, das Küssen in der Öffentlichkeit und natürlich, Michel Houellebecq lässt grüßen, kurze Röcke anführt. UN-Generalsekretär Kofi Annan hat gesagt, wir müssen fortan nicht nur klarstellen, wofür wir sind, sondern auch wogegen. Umgekehrt wird meines Erachtens ein Schuh daraus, denn die Frage, wogegen wir sind, erfordert im vorliegenden Fall kein Nachdenken. Selbstmörderische Attentäter kapern Großraumflugzeuge, rammen das World Trade Center und das Pentagon und bringen Tausende um. Naja, dagegen habe ich schon etwas. Aber wofür bin ich? Wofür lohnt es sich, sein Leben einzusetzen? Können wir uns darauf einigen, dass alle Elemente der obigen Liste, ja auch kurze Röcke, den Einsatz unserer Leben rechtfertigen? Soweit Salman Rushdie. Verglichen mit dem völligen Desinteresse der sogenannten Linken darf die Intervention der USA jedenfalls als Beweis dafür gelten, dass die Wahrnehmung von Interessen manchmal zu menschlicheren Verhältnissen führt als der deutsche Cocktail aus Ressentiment und Moralin. Sicherlich, so könnte man den Pazifisten entgegnen, auch die Wahrnehmung von Interessen mag manchem hehren Ziel entgegenstehen. Weil die Ölquellen Saudi-Arabiens unverdrossen weitersprudeln, wird man die Beziehungen mit den wahhabitischen Sponsoren des Terrors vermutlich nicht abbrechen. Und vor dem Anschlag auf das World Trade Center waren den USA auch die Verhältnisse in Afghanistan herzlich egal. Der Unterschied ist nur, den Linken waren sie auch nach dem 11. September egal. Wäre es nach den »Kein Krieg in Afghanistan« Skandierern gegangen, würde die dortige Bevölkerung schließlich immer noch unter den Taliban leben, bestaunt von friedensseligen deutschen Kulturrelativisten, denen dieses Leben nichts weiter ist als eine interessante kulturelle Erscheinung im globalen Ethnozoo. Gegen Houellebecq, den die islamischen Gemeinden angestrengt haben. Sie fühlten sich getroffen, weil er in Plattform den Islam als Religion bezeichnet, die sich, Zitat, nur Kamelficker ausdenken konnten. Justiziabel aber wurde es erst, als Houellebecq in einem Interview mit der Zeitschrift Lir den Islam die beknackteste Weltreligion nannte. Das ist wirklich die beknackteste Religion, die ich kenne. Dazu stehe ich. Er macht sich lustig und beleidigt uns, weil er glaubt, dass das der Mehrheit gefällt. Der Islam ist einfach scheiße. Man muss ihn wirklich stoppen. Er macht alle Menschen unglücklich. Er ist eine Quelle des Unglücks. Aber ich versuche überhaupt nicht, für meine Ansicht Anhänger zu werben. Weil ich glaube, dass der Islam sich von selbst totlaufen wird. Der historische Gebrauchswert des Kapitalverhältnisses besteht darin, die materiellen Produktivkräfte zu entwickeln, das heißt, die lebendige Arbeit durch die Anwendung von Maschinerie überflüssig zu machen. Insofern das Kapital aber den Menschen nur als Eigentümern ihrer Arbeitskraft eine Existenzberechtigung zubilligt, macht es statt der lebendigen Arbeit die Arbeiter überflüssig. Waren die Massen vorher Kontraktpartner, so werden sie nun Objekte der Fürsorge. Waren sie vorher nützliche Objekte der Ausbeutung, so verwandeln sie sich nun in nutzlose Esser, Menschenmüll, ein Heer von Überflüssigen, die in den reichen Ländern Arbeitslosengeld und Sozialhilfe, in den armen Ländern vielleicht eine Lebensmittelspende bekommen. Spätestens, wenn der ökonomische Bankrott mit voller Wucht zuschlägt, ist es auch damit vorbei. Dann wird es unwiderstehlich, aus dem Heer der Überflüssigen ein reales Heer zu schmieden, die Unterstützungsempfänger in Gefolgschaften zu verwandeln. Schon lange bevor die Krise eintritt, stehen verkrachte Intellektuelle, Söhne und Töchter aus gutem und begütertem Hause bereit, als Brandstifter zu fungieren und Lunte an den Sprengsatz zu legen, der sich ihnen in Form regressiver und mordlüsterner Massensehnsüchte darbietet. Das Kapital produziert zwar die Bedingungen seiner eigenen barbarischen Aufhebung, die Voraussetzungen für identitäre Raserei und Vernichtung völlig naturwüchsig, ein überflüssiges Humankapital, das förmlich danach giert, die in empirischen Individuen personalisierten Produkte seiner eigenen wahnhaften Projektion, die vermeintlichen Inkarnationen der Gebrechen kapitalistischer Vergesellschaftung auszurotten. Aber wenn es soweit ist, dann muss nach dem Motto »Geh du voran« einer die Initiative ergreifen. Seine Aufgabe ist es dann, die diffusen und in ihrer Diffusität eindeutigen Ressentiments der Masse zu bedienen und zu bündeln und diese als jederzeit einsatz- und opferbereites Kollektiv in Dauermobilmachung zu halten und, wenn die Gelegenheit und die politischen Verhältnisse es erlauben, die bankrotte kapitalistische Ökonomie weiter zu betreiben als eine Ökonomie des Bankrotts, in der anonyme Zwang des Wertgesetzes nunmehr als zwanghaft katastrophische Willkür politischer Entscheidungen bewusst vollstreckt wird. Es schlägt dann die Stunde von Demagogen, von dekomponierten Bürgersöhnen mit dem großen Herzen für Volk und Brauchtum, von zartfühlenden und feinsinnigen Hetzern, deren Programm die völlige Programmlosigkeit ist, die den Massen also nichts versprechen, außer dem einen, dass sie nämlich vor dem über sie verhängten Untergang noch den anderen, den Juden, die Hölle auf Erden bereiten dürfen. Es schlägt dann mit anderen Worten die Stunde von Typen wie Martin Heidegger, Adolf Hitler, Osama Bin Laden, Yasser Arafat und Mullah Omar. Die Volksgemeinschaft als Selbstmordsekte, zur Vernichtung und Selbstvernichtung finster entschlossen, zu Opfer und Verzicht freudig bereit, das, was überhaupt die einzige Antwort auf die Frage, was ist deutsch, sein kann, definiert auch zureichend und erschöpfend den modernen Islam. Der Islamismus ist die moslemfaschistische Reprise des Nationalsozialismus unter den Bedingungen einer an sich selbst gescheiterten nachholenden Entwicklung in den islamisch geprägten Regionen der Weltmarktperipherie. Mit seinem nationalsozialistischen Pendant teilt er die eine und wesentliche Grundbestimmung, das zur mörderischen Aggression gegen dessen vermeintliche Exponenten bereite Ressentiment gegen den Weltmarkt, der den weltgeschichtlichen Verkehr frei assoziierter Individuen, das heißt den Kommunismus, insofern antizipiert, als er als sein Abfallprodukt die Mobilität der wahren Arbeitskraft, freien Reiseverkehr und freien Informationsaustausch ermöglicht, also das, was in der Terminologie der Nazi wie der Moslemfaschisten Entwurzelung, Überfremdung oder Verlust der kulturellen Identität heißt. Es zeichnet Deutschland wie die islamisch geprägten Regionen gleichermaßen aus, dass sie ihre historische Verspätung auf dem Weltmarkt als Vorsprung zu nutzen wussten, um im Zusammenbruch des Weltmarkts sich einzurichten und dem zivilisatorischen Gebrauchswert des Kapitals den Garaus zu machen. Zwar hat heute der Zusammenbruch des Weltmarktes, der nach 1929 den Nazis den Weg ebnete, noch nicht stattgefunden, aber speziell in den vom Weltmarkt abgeschriebenen Regionen, in denen nicht zufällig auch Deutschland sich besonders engagiert, im volksgemeinschaftlichen Gürtel von Kosovo über Tschetschenien bis nach Palästina und Afghanistan, wird schon seit längerem ein auf den Tag X zugeschnittenes Regime praktiziert, worin das Elend nicht einfach nur bürokratisch verwaltet wird, sondern wo mit Drogen- und Waffenhandel ihr Finanzimperium sichernde und von Würde, Identität und Heiligkeit daherfaselnde Bandenhäuptlinge und Einpeitscher die Verelendeten, die ihnen auch noch bereitwillig folgen, anstatt sie auszulachen oder aufzuknüpfen, zum unablässigen Kampf gegen die neuen alten Feinde mobilisieren. Die Juden und die Plutokraten, Israel und die USA. Dort, wo islamistische Regimes am Ruder sind, wird gleichsam probehalber durchexerziert, was ein gerade in seiner sekundären Archaik hochmodernes Elendsmanagement zu leisten imstande ist und was den Verelendeten dabei alles zuzumuten ist, ohne dass sich nennenswerter Widerstand bildete. Bei Bedarf, das heißt, wenn die Krise erst in vollem Ausmaß eintritt, könnten sich die entwickelten Länder die dort praktizierten Methoden zum Vorbild nehmen. Der Massenmord vom 11. September lässt sich in dieser Perspektive als Testfall für die moralische Verfassung der Welt begreifen, als ein Härtetest dafür, ob und inwieweit die noch halbwegs zivilisierten Länder ihr Restpotenzial an zivilisatorischem Überschuss preiszugeben bereit sind. Und auch hier gilt, wonach es alle drängt, muss einer exemplarisch vormachen. Und auch für diese Aufgabe sind die Deutschen, die sich schon einmal aller Hemmnisse der Zivilisation entledigt haben, natürlich prädestiniert. Die diesbezüglichen Erwartungen, die man in sie setzte, haben sie wieder einmal nicht enttäuscht. So von Herzen kommend wie die Deutschen hat keiner den islamistischen Mörderseelen nachempfunden. So spontan hat keiner in deren Ressentiments sich wiedererkannt, wenn sie in eindringlichen Worten vor Fanatismus, Glaubensstärke und Opferbereitschaft der Attentäter warnten und dabei nach dem Motto »Warnung ist die beste Werbung« zu verstehen gaben, dass es genau diese Terrortugenden sind, die sie sich auch für den Hausgebrauch wieder wünschten. Während die in Deutschland regierende sogenannte Linke bei ihrer Sympathiewerbung für den Islam noch diplomatische Zurückhaltung auferlegen muss, ist die außerparlamentarische Linke, sind die linken Intellektuellen von solcher Rücksichtnahme entbunden. In einem Ausmaß, das man zwar irgendwie ahnte, aber sich lieber nicht genau vorstellen mochte, haben die Linken unter Beweis gestellt, dass man hierzulande nicht erst förmlich zum Islam konvertieren muss, um ein echter deutscher Moslembruder zu sein. Es ist, als hätte die Linke das, was man ihr in polemischer Absicht unterstellte, als Ermunterung und Zuspruch begriffen, den Vorwurf intellektueller Verwahrlosung als Aufforderung, endlich damit ernst zu machen. Als am 11. September 2001 ein Trupp von Moslemfaschisten South Manhattan in ein Freiluftvernichtungs-KZ verwandelte, ganz ohne Auschwitz-Brimborium, sondern indem er vollbesetzte Passagierflugzeuge in fliegende Bomben verwandelte, als in New York etwa 4000 Menschen, die Einwohnerzahl einer Kleinstadt, ums Leben kamen. Da haben sogenannte Linke auf den Seiten des völkischen Internet-Kotzübels Indymedia ihre unverhohlene Freude über den ersten generalstabsmäßig geplanten und durchgeführten antisemitisch motivierten Massenmord seit den Nazis zum Ausdruck gebracht. Natürlich gab es dann wie immer die schwiemeligen Ermahnungen und Distanzierungen, von wegen sei das alles hochproblematisch. Man müsse da mal drüber reden und vor allem, das sei alles schwierig und hochkompliziert. Was seither bei den Linken folgte, war entweder beredtes Schweigen oder ein sich Drehen und Winden in allerlei Ausflüchten. Dabei wäre gerade diesmal alles ganz einfach. Um die antisemitische Dimension des Anschlags zu erkennen, hätte es keiner komplizierten theoretischen Ableitung bedurft, sondern eines Vertrauens auf den Augenschein und seine unmittelbare Erfahrung. Man hätte nur das, was ohnehin offen zutage liegt, in eine lesbare Konstellation bringen müssen, um zu erkennen, hier wurden Leute ohne Ansehen ihrer gesellschaftlichen Position oder ihrer Taten, sondern allein aufgrund einer existenzialistischen Feinderklärung, die sie als Inkarnation des Weltübels halluzinierte, massenhaft umgebracht, so wie es die Nazis mit den Juden taten. Als in massenmörderischer Aktion tätlich gewordene Avantgarde einer barbarischen Revolution gegen das Kapital handelt es sich beim Islamismus demnach um den schlimmsten Feind der Revolution seit den Nazis, dessen Entstehungsbedingungen man vor der Hand nicht wird beseitigen können, den bewaffnet niederzuschlagen aber ein Gebot der Stunde ist, wenn man an Mindestbedingungen sozialer Revolution interessiert ist. Und für diese Aufgabe kommen nach Lage der Dinge nur die USA in Frage. Von freiwilligen Brigaden der Linken, die aus internationaler Solidarität wie 1936 in Spanien dazu antreten, diesmal in Afghanistan die faschistische Konterrevolution zu bekämpfen, hat man nach dem 11.09. jedenfalls nichts gehört. Im Gegensatz zu einem populären und auch und gerade von Linken gerne genährten Vorurteil ist die kritische Theorie der Gesellschaft keine Angelegenheit von Spezialisten mit einschlägiger Fachausbildung, mithin keine besondere esoterische Form des Denkens, die es mit den letzten Dingen, höheren Werten oder hehren Prinzipien zu tun hätte, sondern eine Gestalt des Denkens, die im Gegenteil auf etwas ganz Einfaches abzielt. Dieses Einfache ist das nach dem Stand der Produktivkräfte längst Mögliche, das, was alle insgeheim umtreibt, was sich aber unter dem objektiven Zwang ständiger körperlicher und geistiger Selbstzurüstung für den gesellschaftlichen Apparat kaum einer mehr auszusprechen und teilweise noch nicht einmal mehr zu denken traut. Dass die Menschen ohne Angst verschieden zu sein als Sinnenwesen im Ungegängelten sich entfalten, ihr Glück finden mögen. Dieses Einfache, das der Zurüstung zuweilen entschlüpft, teilt sich entsprechend nur in unwillkürlichen, jähen Erfahrungen nach dem Muster kindlicher Schocks mit, in völlig disparaten und scheinbar abseitigen Erfahrungen von schlagender Evidenz und kompakter Dichte, in denen das Subjekt für einen Augenblick außer sich gerät und aus dem sturen Einerlei des Alltags hinaus katapultiert wird. Im im Lichte solcher Erfahrungen erscheint das Getriebe, in das jeder eingespannt ist, plötzlich als Absurdität, das eigene Leben als ein Kontinuum freiwillig, unfreiwillig auferlegter Zumutungen. Esoterisch und kompliziert sind nicht Adorno und Marx, sondern die Tatsache, dass man die Gesellschaft als Geld in der Hosentasche trägt und sich als Eigentümer seiner selbst zu denken und zu verhalten hat. Theorie heißt nichts anderes, als solchen Erfahrungen dadurch die Treue zu halten, indem man sie aus ihrer zeitlichen und individuellen Zufälligkeit heraussprengt und versucht, ihre Dichte begrifflich einzuholen. Erkenntnis im emphatischen Sinne ist nichts anderes als Dichte der Erfahrung. Erkenntnis, die nicht in unreglementierter Erfahrung gründet und nicht bereit ist, sich von ihr je wieder ergreifen zu lassen, sondern die ihr Genügen an der Stetigkeit der Lektüre hat und an der eigenen Fertigkeit, mit Kategorien und Schlüssen kompetent hantieren zu können, ist Müll. Aber wie an der gesellschaftlichen Basis, so ist auch im Überbau die Produktion von Müll der Normalfall. Während bei einfach gestrickten Leuten das eifrig Verdrängte und Verleugnete zuweilen noch ein Schlupfloch findet, um ins Bewusstsein vorzudringen, verfügen Intellektuelle, deren objektive Bestimmung es ist, die Rationalisierungen des Alltagsbewusstseins methodisch zu verdolmetschen, über geeignete Mittel, um solch ungegängelte Erfahrung entweder abzuwehren oder zu neutralisieren. Von Berufswegen damit beschäftigt, in größeren Zusammenhängen zu denken, das Grundsätzliche und die Folgen ins Auge zu fassen, handelt es sich bei ihnen um Leute, die Erfahrungsverhinderung mit System betreiben. Der einzige Punkt, worin sich Intellektuelle vom Rest der Bevölkerung unterscheiden, ist die größere Geschicklichkeit im Erfinden von Ausflüchten, Rationalisierungen und Ausreden. Zuzugeben, dass etwas einfach sei, bedeutet eine existenzielle Kränkung ihres berufsbedingten Narzissmus. Dieser Wesenszug ist bei linken Intellektuellen besonders stark ausgeprägt. Bilden sie sich doch ein, dadurch, dass sie die Welt auf den Begriff brächten, hätten sie ihn im Griff, würden sie geistig schon kommandieren. Der linke Intellektuelle versenkt sich nicht in einen Gegenstand, um ihn geduldig aufzuschließen, sondern verfährt mit ihm. Für ihn kommt es allein darauf an, ein jegliches Phänomen prompt einzuschätzen oder einzusortieren, um es fürs politische Tagesgeschäft handhabbar zu machen. Das je Erfahrene über den Leisten des allgemeinen Begriffs zu schlagen, ist aber nichts anderes als die intellektuelle Reproduktion des Kapitals, das sich ein jegliches Besonderes gleichgültig subsumiert. In dieser Geringschätzung von Erfahrung und Empirie, die in der beliebten summarischen Frage »Was heißt das für die Gesellschaft?« zum Ausdruck kommt, nimmt sich die kaltschnäuzige Metaphysik der Wesensbeschauer, die den Massenmord von New York in ihr Krisenszenario einreihen, nichts mit dem hartgesottenen Positivismus der Ölquellenfahnder, die, egal ob aus Anlass des Kosovo-Krieges oder aus Anlass des islamistischen Massakers, die materiellen Interessen und das geheimdienstliche Komplott hinter den Fakten erforschen. Dass beide Fraktionen von den stumpfen Praktizisten und geschworenen Antitheoretikern ihren Beifall bekommen, versteht sich von selbst. Egal um welche Fraktion es sich gerade handelt, die Leier der linken Intellektuellen nach dem 11. September geht stereotyp in eine Tour dahin. Heißt es, über die 4000 Toten fassungslos zu sein, nicht die Millionen Hungertoten zu vergessen? Heißt, den Anschlag als antisemitischen Massenmord zu benennen, nicht die Singularität der Judenvernichtung zu leugnen? Heißt, den Islamismus in eine Reihe mit seinem narzisstischen Vorbild zu stellen, nicht dem Rassismus in die Hände zu arbeiten und eurozentristische Arroganz an den Tag zu legen? heißt, die Militäraktion der USA zu befürworten nicht, sich mit imperialistischen Schlechtern und Völkermördern zu verbrüdern. Heißt, auf bestimmte zivilisatorische Standards zu bestehen, nicht den Antikapitalismus aufzugeben. So die Leier der linken Intellektuellen, die sich als geistig muskulöse Leute abgewöhnt haben, einen einfachen Gedanken zu fassen und die die Erfahrung bestätigen, dass langjähriges theoretisches Studium nicht klüger machen muss, sondern in der Regel nur dazu dient, eine mit allen Wassern gewaschene, elaborierte Dummheit auszubilden, die die durchschnittliche noch übertrifft. Nicht zufällig waren es nach dem 11. September oft Leute, mit denen man ansonsten politisch über Kreuz liegt oder die als unpolitisch gelten können, die angesichts der grauenhaften Geschehnisse einen Moment von Spontaneität und unverbildetem Urteilsvermögen bewiesen, während sich Leute, die man bislang für Genossen oder für noch einigermaßen bei Trost gehalten hatte, sich als Zeitgenossen erwiesen, die all ihren Scharfsinn aufbieten, um der Realität nicht ins Auge sehen zu müssen und ihre Abgebrühtheit und Erfahrungsresistenz zu rationalisieren. Immer dann, wenn es gilt, den Intellekt in den Dienst des Ressentiments zu stellen, haben sich die normalerweise vor Dogmatismus und Rechthaberei schier platzenden Linken stets als durchweg flexibel und elastisch erwiesen. Gerade innerhalb des letzten Jahrzehnts haben sie sich Überlegungen zu eigen gemacht, die sie vorher noch mehrheitlich als abgehoben oder praxisuntauglich erbittert bekämpft hätten. Als zum Beispiel die Linke noch fleißig in Bewegungspolitik machte und mit nie erlahmendem Eifer immer neue kämpfende Subjekte aufspürte, war bereits geltend zu machen, dass die wesenhaft bzw. a priori widerständigen Subjekte, auf die die Linken sich immer so gerne kaprizieren, nichts anderes darstellen als eine Projektionsleistung von Theoretikern, auch wenn sie es nicht sein wollen. Die Kritik der bestehenden Verhältnisse auf eine vorab getroffene Parteinahme für irgendwelche gesellschaftlichen Gruppen, Staaten oder Prinzipien zu gründen, entspringt nichts anderem als der notorischen Anlehnungsbedürftigkeit von linken Intellektuellen, die ihre eigenen Marginalität und die Haltlosigkeit ihres Tuns dadurch überspielen, dass sie ihre subjektive Vernunft als die objektive der Sache ausgeben. Mit diesem Identitätswahn des Denkens, das stets nur sich selber kennt, indem es sich in allen Phänomenen wiederfindet und an alle möglichen Bedürfnisse anzuknüpfen vermag, gelte es zu brechen. Demgegenüber sei darauf zu insistieren, dass radikale Kritik ein Akt ohne Netz und doppelten Boden ist, eine autonome Tätigkeit von freischwebendem Charakter, die nicht im Namen irgendeiner Macht wie der Klasse, der Partei oder des Staates oder irgendeines Prinzips wie der proletarischen Mission, der Geschichte oder des Volkes ausgeübt wird. Keine Gestalt im Bestehenden repräsentiert unmittelbar ein besseres oder nicht identisches. Insofern habe Kritik rücksichtslos zu Werke zu gehen, indem sie an einem jeglichen Phänomen ein historisches Existenzialurteil über das Bestehende entfaltet. Die Linken haben aufmerksam zugehört und ihre Lektion fleißig gelernt. Aber gut gelernt ist halb begriffen und damit ganz verfehlt. Was als Kritik am Identitätsdenken intendiert und formuliert wurde, haben die Gelehrsamen und Beflissenen mit erprobter Prinzipienfestigkeit zu einer neuen Identitätsphilosophie umgeschmiedet, in der ein subjektives Dekret sich blindlings auf die Welt projiziert und sich als objektive Bestimmung ausgibt. Nur, dass das Dekret jetzt lautet: Die Welt ist wesenhaft schlecht, alles ist gleich schlimm und deshalb habe man heutzutage jede positive Parteinahme zu verweigern. Ob Subjektemphase oder Strukturalismus, Hauptsache es wird Identität und Sinn gestiftet. Dass die materialistische Kritik als an menschlicher Emanzipation auf dem erreichten Stand der Produktivkräfte Interessierte an sich selbst immer schon parteilich ist, dass sie sich nämlich nur deshalb in methodischem Pessimismus übt, weil sie vom Wunsch und Willen geleitet ist, es sei nur und gerade durch die eingreifende Denunziation von Versagung und Opfer möglich, den versprengten Spuren des Nicht-Identischen zur Sprengkraft zu verhelfen, dass die Bedingung der Möglichkeit von Kritik eben jene Erscheinungsphänomene sind, die sie als ihr eigentliches Zentrum bewusst aussparen muss, die aber deshalb noch lange nicht unwesentlich sind, all das ficht die eher ab als Aufgeklärten längst nicht mehr an. Die Haltung interesselosen Missbehagens aber, das alles für gleich schlimm befindet, bedeutet de facto den Übergang von Kritik zu einem Defätismus der Vernunft, der das objektive Urteil nicht mehr abwenden will, sondern vor ihm die Waffen streckt. Es heißt, entweder nach der Logik des je schlimmer, desto besser zu verfahren, oder mit der Attitüde, dass es schlimmer ohnehin nicht mehr kommen könne, dem Durchbruch des Schlimmeren den Weg frei zu halten. Damit hat man im Kopf die Verbrüderung mit der Barbarei schon vollzogen, längst ehe es zur offenen Verbrüderung mit den Mördern im antiimperialistischen Geiste gekommen ist. Als Kapitulanten des Intellekts weigern sich die Linken zu denken, dass es in der Tat noch etwas Schlimmeres geben kann als den Kapitalismus. Die kapitalgeborene Barbarei, in der die Pathologie kapitalistischer Vergesellschaftung, die ihren eigenen konstitutiven und unheilbaren Krisencharakter im Massenmord an zum Todfeind erklärten empirischen Personen auszutreiben versucht, ihren grauenhaften Triumph feiert. Mit der Verweigerung der Parteinahme für die prospektiven Opfer, die in der gehässigen Gleichgültigkeit gegen Israel ihre Bestätigung findet und perverserweise in einer Situation bekräftigt wird, wo die alten Verbündeten der Nazis sich anschicken, jene Endlösung zu komplettieren, mit der diese nicht zuletzt dank den USA gescheitert waren, haben die Linken nicht nur ihren intellektuellen Offenbarungseid abgelegt, mehr noch. Sie haben ihre selbstbewusste Teilnahme am Vernichtungszusammenhang der Deutschen zu Protokoll gegeben. Prozess gegen Welbeck, den die islamischen Gemeinden angestrengt haben. Sie fühlten sich getroffen, weil er in Plattform den Islam als Religion bezeichnet, die sich, Zitat, nur Kamelficker ausdenken konnten. Justiziabel aber wurde es erst, als Welbeck in einem Interview mit der Zeitschrift Lier den Islam die beknackteste Weltreligion nannte. Das ist wirklich die beknackteste Religion, die ich kenne. Dazu stehe ich. Er macht sich lustig und beleidigt uns, weil er glaubt, dass das der Mehrheit gefällt. Der Islam ist einfach scheiße. Man muss ihn wirklich stoppen. Er macht alle Menschen unglücklich. Er ist eine Quelle des Unglücks. Aber Ich versuche überhaupt nicht, für meine Ansicht Anhänger zu werben. Weil ich glaube, dass der Islam sich von selbst totlaufen wird. Mit seinen undifferenzierten Äußerungen zum Islam trifft Houellebecq einen Nerv. Erst recht nach dem 11. September. Das ist kein Marketing. Ich habe immer getan, was ich wollte. Und das gilt bis heute. Wenn ich Lust habe, über den Islam herzuziehen, dann ist das kein Marketing. Ich mag diese Religion einfach nicht. Harter Tobak in Querfunk Spezial heute wieder. Das war Sachzwang FM. Sachzwang FM heute mit dem Thema Aufstand der anständigen Muslime, die zweite. Damit haben wir uns zum dritten Mal seit dem 11. September 2001 mit der islamistischen Heilsideologie beschäftigt. Heute ging es speziell um Märtyrer. Wie ist der religiöse Vernichtungswahn motiviert? Später wurde geklärt, wozu ein Dialog der Kulturen gut sein soll, beziehungsweise nicht. Der erste Artikel, den wir hörten, der kam von einer Autorin namens Nasra Hassan und hieß »Mit einem Knall ins Paradies. Was treibt junge Palästinenser an, die sich selbst in die Luft sprengen wollen?« Als zweites hörten wir einen Beitrag von Tina Heinz. Dialog mit dem Islam. Vidyada Suchaiprasad Naipaul. Ein Fall von literarischem Bellizismus. War ihr Beitrag ironisch betitelt. Und schließlich ein Beitrag von Clemens Nachtmann zum Schluss. Kapitulanten des Intellekts. Zur geistigen Verbrüderung mit der Barbarei. Die Musik kam übrigens von Turkish Delight, Terrorizer, Brosch und im Hintergrund von Couch und Cabaret Voltaire. Dr. Indoktrinator verabschiedet sich vom Mikrofon als automatische Lesemaschine. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Sachzwang FM. Tschüss.